E-Government Podcast, der Podcast rund ums Thema E-Government. Hallo und herzlich willkommen zur 12. Ausgabe des E-Government Podcast. Wir sind Matthias Fein und Thorsten Frenzel. Und Dr. Arndt. Ja, dankeschön. Ja, auch heute erstmal, ja, kann man noch sagen, ein frohes und gesundes neues Jahr an unsere Zuhörer. Wir haben zur ersten Folge für 2016 einiges für euch vorbereitet. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Flüchtlinge. Dann haben wir ein schönes Interview für euch vorbereitet. Selbstverständlich wieder jede Menge News, sehr, sehr viel Kurioses und noch viel mehr allerlei. Und eine beliebte Kategorie, die Hausmeister-Themen. Dann, Thorsten, würde ich sagen, fangen wir an. Ja, Thema. Ja, das heutige Thema ist Flüchtlinge. Dirk, du hast dazu ein bisschen was vorbereitet und wir arbeiten dir zu, oder? Das können wir so machen, genau. Sehr schön. Erstmal herzliche Grüße aus Berlin. Es ist kalt draußen. Und wir hatten uns dem Thema Flüchtlinge schon mal in dem Mobile Government Podcast ganz kurz angenommen. Aber vielleicht nochmal so als Einstimmung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil es ein ganz vielschichtiges Thema für uns ist. Zum einen sprechen wir viel über Mobile. Da wird es bei den ganzen Apps, die auf uns zukommen, die schon vorhanden sind, die von vielen aus der Zivilgesellschaft, mittlerweile aber auch vom Bund entwickelt werden. Es ist aber auch ein Thema, weil eine signifikante Menge an Menschen, die einen anderen Hintergrund haben, die anders groß geworden sind, die anders nach Deutschland gekommen sind, die anders umgehen mit mobilen Endgeräten, mit Prozessen. Das wird ganz, ganz wichtig sein, wie wir diese Menschen nicht nur aufnehmen, sondern auch dann entsprechend integrieren. Und dazu gibt es Apps, dazu gibt es neue Prozesse und dazu gibt es auch große Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und darüber sollten wir in den nächsten Minuten mal reden. Genau, ich denke, wir sollten dazu auch noch sagen, dass wir nicht das Thema Flüchtlinge an sich beleuchten, sondern eher, was Flüchtlinge und E-Government miteinander zu tun haben und wie E-Government diese ganze Flüchtlingsthematik aktuell unterstützen kann und welche Herausforderungen auf uns dazukommen. Genau, darum wird es gehen. Ich habe das eben schon ein bisschen so angesprochen. Einerseits eine signifikante Menge von Menschen, die anders gewohnt sind, mit Daten, mit mobilen Endgeräten umzugehen. Deswegen das Thema Apps mit Sicherheit. Dann aber auch das ganze Thema, wie wird dieser ganze Prozess unterstützt, wie Flüchtlinge registriert werden. Auch dazu gibt es ja einige Meldungen. Und dann natürlich müssen wir auch mal so reden über das ganze Thema Integration. Was gibt es denn eigentlich da für Apps und oder für Möglichkeiten, die Menschen zu integrieren anhand von Apps, von mobilen Endgeräten etc.? Und ganz wichtig ist dann auch der Punkt, und das ist ja unser Thema, wie geht Verwaltung damit um? Was bewirkt das mit der Verwaltung? Und wie kann es Verwaltung ändern? Ja, dann lass uns doch mal mit den Apps anfangen. Also es gibt ja, wenn man so ich habe jetzt im Play Store von Google geschaut, ich nehme an, im App Store von Android von Apple wird es nicht anders sein. Gibt es ja eine ganze Menge an Apps, ja. Du sagst es schon richtig, von Privatmenschen, von mittlerweile auch vom Bund entwickelt. Was taugen die denn? Was können die denn? Ich habe mir da mal die neue Ancom-App.de angeschaut. Direkt vom Bundesamt für Migration, der Bundesagentur für Arbeit, dem Goethe-Institut und dem Bayerischen Rundfunk. Und diese App hat natürlich speziell den Fokus, sich schnell zu integrieren, auch mittels dem Erlernen der wichtigsten Grundregeln und Grundphrasen der deutschen Sprache. Ich denke mal, das haben die meisten Apps auch so gemein, oder? Ich denke auch, also das gibt es im App Store von Apple, wenn man da reinschaut, gibt es jede Menge Apps zum Thema Sprachenlernen. Es gibt auch ein paar Apps zur Unterstützung, wo muss man als Flüchtling hin, wenn man was haben möchte. Es gibt natürlich auch jede Menge Apps, mit denen sich Helfer, freiwillige Helfer organisieren können. Da gibt es so das Thema Zeitspende oder welche Kleidungsstücke oder Lebensmittel oder was auch immer gerade irgendwo benötigt werden. Ja, und davon gibt es jede Menge im App Store. Genau, gerade das Thema Zeit und Kleidungsspende, das hatten wir auch vor einigen Folgen schon mal kurz angesprochen, dass es da jetzt ein Portal gibt. Dirk, da hattest du auch ein bisschen was zugesagt. Jedenfalls vielleicht nochmal schnell zurück zu dieser Ankommen-App. Ich finde die tatsächlich eigentlich einigermaßen gut umgesetzt. Die ist sehr hübsch, sehr dynamisch. Es gibt es in 5 verschiedenen Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch und noch ein anderes Arabisch, glaube ich. Und wie gesagt, der primäre Inhalt ist Deutsch lernen. Es gibt Informationen zum Asylverfahren. Es gibt Informationen zu Jobs, wie man an Jobs kommt und natürlich zum Leben in Deutschland mit Beispielen von Menschen, mit Infos zum Lebensmitteleinkauf, Gesundheitswesen, Mobilität, Politik, Gesetz, Religion und vieles anderes. Also wirklich sehr, sehr umfangreich. Man kann da sehr, sehr viele Sachen lesen und erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie es denn in dem neuen Land ausschaut. Ja, also ich möchte auch mal ein bisschen sagen, wir legen ja immer Wert darauf, dass Apps hübsch sind, wenn wir die vorstellen oder Internetseiten. In dem Fall ist diese App nicht nur hübsch, sondern auch nützlich. Das ist auch die, die jetzt als letztes ganz groß gehypt wurde, ganz auch vom in der einschlägigen E-Government-Presse wurde sie überall hochgelobt. Dirk, weißt du vielleicht ein bisschen mehr davon? Die jetzt auch nicht speziell, aber was man einfach mal sagen muss, ist, dass man ja relativ schnell mit dieser App jetzt auf den Markt gekommen ist, dass das Ganze, die App, das Thema auch unterstützen soll und wird. Und was ein ganz wesentlicher Punkt ist, ist, glaube ich, wenn man sich bisher die Verwaltung anguckt, die meisten Formulare, auf die die ankommenden Flüchtlinge hier stoßen, sind in Deutsch. Und jetzt ist die App in arabischen Sprachen, in arabischen Dialekten entwickelt worden. Das ist ja schon mal ein ganz, ganz großer Schritt, um auch die Integration und das Ankommen hier zu erleichtern und freundlicher zu gestalten. Jetzt hört man ja ganz viel von dem Berliner Lageso. Weißt du vielleicht da etwas mehr, ob da tatsächlich auch Leute vor Ort sind, die jetzt Arabisch sprechen, die den Ankommenden da auch ein bisschen unter die Arme greifen können? Oder sind das nur so typisch deutsche Beamte, die dort arbeiten? Ein ganz wichtiger Punkt ist ja, dass die Zivilgesellschaft hier sehr, sehr viele Aufgaben für die Verwaltung mit übernommen hat. Also das, was wir in den letzten Monaten auch intern immer diskutiert haben, wie so eine Koproduktion aussehen kann, das hat sich ja jetzt wirklich bewahrheitet. Also gibt es ja Initiativen wie Moabit hilft und andere, die da wirklich sehr, sehr viel dazu beigetragen haben, dass nicht alles ganz so schlecht ist, wie man es vielleicht hört und liest. Nichtsdestotrotz ist natürlich, dass das Lageso, wir haben ja auch gerade eine neue Spitze bekommen, da kommt jemand von McKinsey dazu und wird die Behörde jetzt neu aufstellen. Aber viele von den Problemen, die wir in den letzten Monaten in den einzelnen Podcast-Folgen ja angesprochen haben, ich glaube, gerade beim letzten Mal haben wir sehr intensiv über die E-Akte gesprochen, das sind halt alles Punkte, die hier noch im Argen liegen. Also es gibt keine elektronische Akte. Die Unterlagen, wenn man den Zeitungen und Nachrichten folgen darf, werden da wirklich in Wäschekörben hin und her getragen. Und das darf einfach heutzutage nicht mehr sein. Und deswegen sind dann auch solche elektronischen Prozesse sehr hilfreich und sehr nützlich. Aber hat sich da nicht der Bund auf dem IT-Gipfel schon geäußert, dass man jetzt eine elektronische Flüchtlingsakte schaffen möchte und die sogar bundesweit einsetzen und verfügbar machen möchte? Genau, da gibt es jetzt die ersten Piloten auch und was da natürlich sehr, sehr spannend ist, dass man jetzt auf einen zentralen Datensatz zurückgreifen will. Also eigentlich etwas, was wir ja alle schon seit vielen, vielen Jahren fordern, einen einheitlichen Datensatz, auf den aus den verschiedenen Verfahren heraus dann zugegriffen werden kann. Also ein wahnsinniger Fortschritt. Bund und Länder agieren hier zusammen, kooperativ. Anders geht's auch, glaube ich, fast gar nicht. Aber das ist ein toller Ansatz. Und wenn wir diesen Ansatz, und der sich erfolgreich gestaltet, auch auf andere Verfahren übertragen können, kann ich mir auch vorstellen, dass wir mit dem Thema Digitalisierung der Verwaltung sehr, sehr viel schneller und erfolgreicher vorankommen werden als bisher. diese elektronische Flüchtlingsakte, hat die auch was damit zu tun mit dieser elektronischen Flüchtlingsverwaltung? Also ich selber bin da noch nicht so ganz durchgestiegen, weil da soll es ja auch eine bundesweite Verwaltung geben dafür. Es gibt ja jetzt erstmal diesen sogenannten Flüchtlingsausweis. Der heißt dann eigentlich nicht Flüchtlingsausweis, sondern der heißt irgendwie Ankommensnachweis. Aber auf dem ist ja schon ein Datensatz oder da ist ein Barcode hinterlegt, auf den ich dann Zugriff habe auf diesen zentralen Datensatz. Und mit Hilfe dieses Ausweises kann sich zum einen der Flüchtling identifizieren. Er kann dann auch entsprechend registriert werden. Und man kann anhand dieses Datensatzes auch dann in die entsprechenden Verfahren zugreifen. Dazu ist dann einerseits natürlich dieses Flüchtlings- oder diese Asylakte ein Thema, wenn es denn dazu kommt, easy, und auch auf andere Verfahren. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man A, jetzt wirklich so eine einheitliche Datendrehscheibe hat, wo die verschiedenen Verfahren zugreifen können und dann auch wirklich diese Daten nutzen können, ohne dass die mehrfach angegeben müssen, ohne dass da vielleicht auch dann sich Fehler einschreiten beim Übertragen und dass man immer wieder auf den gleichen Satz zugreifen kann, um ihn dann auch mehrfach zu nutzen. Weißt du zufällig, ob es da auch Integration in die bestehenden Einwohnerverfahren oder in die bestehenden Visa-Verfahren oder Ausländerverfahren gibt? Also ich habe davon noch nichts gehört oder gelesen. Also es fingen ja jetzt die ersten Piloten statt. Berlin ist da, glaube ich, auch einer der Pilotkommunen. In welche speziellen Fachverfahren jetzt da Zugriff erfolgt, das weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Müssen wir uns nochmal erkundigen, können wir dann nochmal beim nächsten Mal erwähnen. Aber das Ganze ist auch erst am Anfang. Wenn man jetzt aber diesen Schwung, den der Bund und die Länder da aufgenommen haben, aufgrund der Notwendigkeit, aufgrund der Problematik, wenn man das aber dann auf andere Verfahren übertragen kann, auch mit dieser Drehscheibe, da wäre uns, glaube ich, dann allen geholfen. Also ich bin ja sehr gespannt. Also wir kommen ja hier aus einem Softwarehaus, da arbeiten wir ja und wir haben tagtäglich mit solcher Software in den Ämtern zu tun. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze einfügt. Und vielleicht gibt es auch die ein oder andere Möglichkeit, sowas auch mit dem Thema E-Government zu verbinden und den ein oder anderen Dienst dann auch online anbieten zu können. Vielleicht für die Flüchtlinge Informationsdienst oder ähnliches in den Portalen der einzelnen Städte und Gemeinden. Das wäre genau der Punkt, auf den man jetzt auch in den nächsten Monaten immer wieder hinweisen muss, dass man so eine Datendrehscheibe auch für andere Verfahren nutzen muss. Ansonsten, das zeigen ja die ganzen Studien aus den letzten Monaten, werden wir mit dem Thema Digitalisierung der Verwaltung nicht vorankommen. Ja, aber du sagst es schon richtig, also da kann man sicherlich den Bogen spannen von dieser ganzen Thematik auch aufs E-Government, um da Möglichkeiten zu finden, es allen Beteiligten ein bisschen zu erleichtern. Was mich noch interessieren würde, Dirk, vielleicht kannst du was dazu sagen. Es gibt ja, wenn wir wieder auf den App-Bereich schauen, eine ganze Menge an Apps, das haben wir ja schon gesagt. Aber wissen denn die Flüchtlinge auch, dass es diese Apps gibt? Sagt denen das einer? Oder ich weiß nicht, ob die von sich auf die Idee kommen, ihre App-Stores nach entsprechenden Möglichkeiten zu untersuchen? Das ist die große Problematik zurzeit und auch die Herausforderung, vor der wir stehen. Zum einen die Kommunen, die zivilgesellschaftlich Beteiligten dazu zu bringen, die einzelnen Möglichkeiten, die es gibt, untereinander auch zu kommunizieren. Ich glaube, erfolgreiche Sachen werden weiter kommuniziert, aber es gibt keine richtige Plattform, wo man all die Sachen einsehen kann, wo die Sachen auch kommuniziert werden. Ich glaube, dass mittlerweile auch viele Apps vielleicht sogar doppelt und dreifach entwickelt wurden mit dem gleichen Ziel, mit dem gleichen Inhalt, weil man so wenig darüber kommuniziert. Wir haben ja bei der D21 angefangen, so eine Art Überblick zu verschaffen, damit Leute auch in den Austausch, in die Kommunikation treten können, wenn sie entsprechende Instrumente oder Werkzeuge anbieten, die Flüchtlinge beim Ankommen unterstützen und helfen sollen. Das ist mittlerweile ganz gut angekommen. Gab ja auch diverse Community-Treffen dazu. Aber ich glaube, das ist wirklich so eine der großen Herausforderungen, so eine Kommunikationsplattform zu schaffen, an der alle Beteiligten teilhaben können. Also nicht nur die Flüchtlinge, sondern natürlich auch die Kommunen, die Zivilgesellschaft, die Freiwilligen, die einfach nur helfen wollen. Richtig, und da sehe ich auch wirklich das Problem. Dass, ich meine, es ist schön und gut und es ist ehrhalber, dass es da so viele Möglichkeiten und auch so viele hilfsbereite und helfenswillige Menschen und Organisationen gibt. Aber das Problem ist halt, wenn die Leute nicht wissen, dass ihnen da die Möglichkeiten geboten werden, werden sie es auch kaum nutzen. Ja, jetzt wissen wir ja natürlich nicht, ob diese Ankommen-App auch in den internationalen App-Stores verfügbar ist. Also ich weiß von Apple, wenn es explizit im deutschen Apple-Store ist, dann ist es im deutschen und nicht im amerikanischen oder wahrscheinlich dann arabischen, syrischen, wie auch immer App-Store. Man kann nur hoffen, dass die Macher dieser Apps daran gedacht haben, das auch international verfügbar zu machen. Aber die App heißt ja Ankommen. Also das heißt, erst wenn die Leute hier sind, sollen sie die App nutzen. Spaß. Aber ich glaube, das ist wirklich eines der Probleme, was du ansprichst. Wie ist die App verfügbar? Wo kann ich sie runterladen? Ein anderer Punkt, der ja noch ganz spannend ist, ist, dass ja Hackathons stattgefunden haben, gerade auch für Flüchtlinge, mithilfe von schon angekommenen Flüchtlingen, mit Menschen, die sich hier integriert haben, wo speziell an deren Bedarfen dann auch entsprechend Apps entwickelt wurden, um diesen Menschen auf dem Weg hierher und dann natürlich auch auf dem Ankommen hier, also bei der Integration zu helfen. Da hat ja Anke Domscheit vor einigen Monaten hier in Berlin einen entsprechenden Hackathon organisiert mit großem Erfolg. Das sind so Sachen, die zeigen, dass man natürlich auch nur mit der Zivilgesellschaft zusammen solche Sachen machen kann. Und vor allen Dingen auch, dass dieses Thema Verwaltung für sich stehend gar nicht mehr alleine solche Herausforderungen bewältigen kann. Ja, ich denke auch, solche Flüchtlingsströme hat ja Deutschland auch schon nach diesen ganzen Kriegen erlebt. Und wenn sich eins gezeigt hat, Deutschland ist dem Ganzen gewachsen. Also Deutsche können damit umgehen, auch wenn sich immer wieder da Widerstand regt in verschiedenen Ecken. Ich glaube, Flüchtlinge gehören schon zu Deutschland dazu. Es muss halt bloß auch in der deutschen Gesellschaft auch von allen in alle Köpfe mit rein. Also nicht nur bei den paar wenigen, die tatsächlich helfen. Ja, aber da sprichst du natürlich was an. Ja. Wenn wir jetzt das Thema ausschlachten, dann wird es eine sehr, sehr lange Folge. Weil das sieht man auch schon, um wieder bei den Apps zu bleiben, in den einzelnen Kommentaren, in den Bewertungen zu den Apps. Ja. Die einen finden das total toll, das, was getan wird, und finden auch toll, wie es getan wird. Und dann hast du die anderen, die du auch täglich in diversen sozialen Medien, in Kommentarfunktionen, in Blogs und Webseiten und so weiter liest, die eben total anti sind, die das alles schlecht finden und die eben dann, sagen wir mal wirklich, wie sie es Hetze betreiben. Naja, Trolle gibt es halt überall. Also ich denke, wir sollten das ganze Thema nicht noch mehr vertiefen, weil sonst sehe ich auch hier so, ja, zur politischen Sendung. Und wir wollen uns ja eher um das E-Government im Allgemeinen kümmern, ganz egal, welche politische Ausrichtung da nun gerade vorherrscht. Ja, Dirk, hast du noch was zu dem Thema zu sagen und noch ein paar Informationen? Wir haben an die meisten Notizen, die meisten Punkte, die wir uns im Vorhinein so angedacht hatten, wirklich jetzt schon was gesagt. Vielleicht nur ein Punkt, der mir aufgefallen ist, seitdem wir den neuen CIO beim Bund haben, den Klaus Fitt, muss man wirklich sagen, dass spürbar ein anderer Wind weht und diese Kooperation Bund-Länder so bisher offensichtlich noch gar nicht stattgefunden hat. Also da scheint man, vielleicht liegt es auch an dem Problem, an der Herausforderung, die da vor uns liegt, aber erscheint da doch eine andere Herangehensweise zu haben und auch wirklich von Anfang an die Länder mit einzubeziehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für alle weiteren Projekte, die da noch kommen werden. Ja, dann würde ich ganz einfach sagen, wir schließen das Thema ab, wenn ihr nichts dagegen habt. Und machen weiter mit unserem nächsten Punkt. Und zwar dem Interview. Interview. Und zwar habe ich schon in der, ja, schon im letzten Jahr ein Interview geführt mit Martin Thiele-Schwedt von Politik Hero. Jetzt werden wir hier eine kurze Episode, einen kurzen Ausschnitt von diesem Interview hier reinschneiden. Das werde ich jetzt im Anschluss machen. Du hast da mal was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Das spiele ich jetzt nicht so live ein, aber ich habe was vorbereitet. Das hört ihr jetzt gleich im Anschluss. Das komplette Interview findet ihr auf unserer Interview-Podcast-Seite, also interview.podcast.funkhaus.de. Da findet ihr nebenher noch andere komplette Interviews, die wir geführt haben. Wir verlinken das Ganze auch. Hört euch das ganze Interview an. Es ist sehr, sehr interessant, diese, ich würde jetzt mal sagen, E-Partizipations-Gamification-Plattform sich mal anzuschauen. Und es ist ein tolles Ding. Recording now. Interview. Martin, vielleicht ganz kurz zu dir. Wer bist du? Und dann gleich die nächste Frage. Was ist Politik Hero? Ja, hallo. Schön, dass wir uns heute miteinander unterhalten. Mein Name ist Martin Thiele-Schwedt. Ich bin Medienwissenschaftler und komme ursprünglich so aus dem Bereich der Spiele, also habe meinen wissenschaftlichen Schwerpunkt auf den Spielethemen gehabt und habe auch selbst Spiele entwickelt, sowohl digital als auch analog. Und das ist so mein Steckenpferd. Und in jüngster Zeit habe ich mich einem mehr oder weniger neuen Feld für mich gewidmet, nämlich dem Bereich der Politik im weiteren Sinne. Und zwar habe ich gemeinsam mit der Agentur Outer Media eine Plattform entwickelt mit dem Titel Politik Hero. Und was Politik Hero ist, das sage ich dir jetzt. Und zwar hat da auch quasi mein Spieler-Hintergrund Einzug gehalten, denn ich habe mir gedacht, es wäre mal ganz, ganz gut, eine politische Plattform ins Leben zu rufen, die sich so Anleihen aus dem Bereich der Gamification nimmt, also dass man zum Beispiel Belohnungen für sein Handeln im Netz austeilt und so weiter. Der Grund, oder wie ich dazu gekommen bin, ist der, ich nutze, wie viele andere auch, die sich im Netz bewegen, Bewertungsplattformen. Ja, also man bewertet einen Hotelbesuch, man bewertet die Statements von Freunden auf verschiedenen Portalen, man bewertet Restaurants. Also es gibt eigentlich kaum etwas, was im Internet nicht bewertet wird. Außer, habe ich mir gedacht, das Handeln der Politiker. Obwohl es Thema in allen möglichen Kommentarspalten von Zeitungen ist, gibt es meines Wissens keine geschlossene Plattform, die sich explizit mit der Bewertung von Politikern auseinandersetzt. Und da war es mein Ziel, eben so eine Plattform ins Leben zu rufen. Und das ist jetzt geschehen. Und diese Plattform politikhero.de ist zum aktuellen Zeitpunkt in Form einer Beta-Phase online und wird jetzt erstmal von einer gewissen Zahl von Testnutzern und Testnutzerinnen getestet. Ja. Genau. Also eine Sache möchte ich vielleicht noch loswerden oder auch so als Wunsch an deine Hörerschaft richten. Wir sind eben, wie gesagt, jetzt in der Beta-Phase und für diejenigen, die das jetzt von deinen Followern hören, klickt euch gerne mal rein. Schaut euch das mal an und wie gesagt, wir sind ein relativ überschaubares Team. Wenn ihr uns da ein Feedback schreibt, dann kommt das direkt bei den Leuten an, die das machen und wir können direkt darauf Einfluss nehmen. Das heißt, unser Ziel ist es auch, eine Plattform zu betreiben, die nah an den Nutzern ist und wirklich versucht, etwas zu machen, was dann den Nutzern Mehrwert bietet, Spaß macht, aber gleichzeitig im Idealfall auch noch einen politisch positiven Effekt hat, also für den Bereich politische Bildung einfach, ja, so. Das wäre mein Wunsch. Ja, also wirklich ein schönes, spannendes Interview mit dem Martin. Bin gespannt, was dann nach der Beta-Phase passieren wird. Genau, also er hat ja viel darüber gesprochen und schaut euch das Portal an. Links in den Shownotes, politikhero.de findet ihr es auch. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich da zu registrieren, mitzumachen. Also es macht Spaß. So, dann kommen wir zu den News. News. Und da haben wir heute jede Menge. Wir haben ja, war ja Weihnachten dazwischen. Und Matthias. Ja, ich fange an. Und zwar hat Dataport ein Modell für Government as a Service entwickelt. Darunter versteht man, dass Nutzer die Software und Services nach Bedarf über das Netz bei einem öffentlichen IT-Dienstleister aus einer Verwaltungscloud abrufen können. Ganz spannende Geschichte eigentlich. Das hilft Verwaltungen, ihre Aufgaben effizienter zu erledigen, zum Beispiel durch sich wiederholende, aber auch neue, wie zum Beispiel die aktuelle Flüchtlingsthematik, sich auf neue Aufgaben einzustellen und die effizienter und schneller zu erledigen. Die IT-Systeme verfügen dann über ein Baukastensystem, das die ganze Sache natürlich ein bisschen erleichtert und notwendige behördenübergreifende Vernetzung ermöglicht und jederzeit erweitert werden kann, je nach Bedarf ganz eben. Government as a Service ist dabei nicht nur rein technischer Art, auch Prozesse und Leistungen von immer wiederkehrenden Aufgaben müssen standardisiert und automatisiert werden. Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Kann man sich durchaus mal durchlesen. Ist natürlich wieder interessant, wie das angenommen wird, wie schnell sowas umsetzbar ist, aber durchaus interessant. Ja, ich habe auch was gefunden und zwar eine Webseite, die heißt digitalerstaat.de. Nicht überrascht sein, ihr werdet direkt weitergeleitet auf eine Seite des Bundesinnenministeriums und zwar direkt auf verschiedene Artikel zu diesem Thema. Gibt es auch, ach, könnte ich hier sogar zum Vorlesen einspielen, gibt es auch als verschiedenste Downloads. Auf dieser Seite findet ihr alles. Es ist quasi eine Plattform für die digitale Verwaltung und der öffentlichen IT. Also da findet ihr Informationen zu dem Thema Staat 4.0. Also es wird unter anderem mehr Nutzerfreundlichkeit der öffentlichen Verwaltung gefordert. Es wird gefordert, dass man sich nicht nur bei der Digitalisierung auf interne Prozesse stürzt, sondern man muss natürlich an die Bürger denken und auch die Prozesse für die Bürger vereinfachen und digitalisieren. Generell muss man sagen, das ist eine schöne Plattform, schöne Informationsseiten findet man da, aber wer regelmäßig unseren Podcast hört, der wird da nicht viel Neues finden. Ich wollte gerade sagen, das habe ich alles schon mal irgendwo gehört. Und nicht gestern, sondern vor 15, vor 10 und vor 5 Jahren. Vielleicht können wir den Artikel, den du vor langer Zeit mir mal gezeigt hast, Dirk, vielleicht können wir den auch mal verlinken oder einscannen oder ähnliches. Ja, oder machen wir eine eigene Sendung draus. Leute, die sich vor 15 Jahren mit dem Thema beschäftigt haben, mal fragen, was eigentlich aus ihren Ideen und ihren Ansätzen heute geworden ist. Das wäre eine gute Idee. Tun wir weiter. Ja, dann gehen wir in die Richtung Open Data. Hat man auch eine Weile nicht mehr. Und zwar ein EU-Open-Data-Portal, was Vorteile in Milliardenhöhe verspricht. Klingt erstmal sehr spannend, nennen wir es mal so. Und teuer. Und teuer, aber ertragreich. Und zwar hat Capgemini Consulting 2 Studien über den Stand öffentlicher Daten in Europa vorgelegt. Dabei gehen die davon aus, dass das unmittelbare Marktvolumen für Open Data in dem Zeitraum 2016 bis 2020 in Europa auf rund 325 Milliarden Euro geschätzt werden kann. Das ist erstmal eine Summe, ne? In Deutschland schätzt man den Wert bis 2020 auf immerhin über 5 Milliarden Euro. Auch das ist viel Geld. Ja, das sind Summen, die man mit Open Data nicht unbedingt in Verbindung gebracht hätte. Ja, das Problem an dem ganzen Thema ist, wenn Open Data mal gelebt werden würde, und werde ich später auch noch mal kurz in einem anderen Artikel drauf kommen, Open Data ist in keinem der E-Government-Gesetze der Länder verpflichtend, auch nicht im Bund. Ja, ja. Also da wäre noch viel mehr Geld drin. Aber jetzt pass mal auf, denn die Studie zeigt ja den wirtschaftlichen Nutzen, den Open Data generieren kann. Was meinst du, wie die dann auf einmal alle springen? Jedenfalls, aber das ist ein Punkt, den wir schon seit Monaten selber alle probieren. Ne? Der Bitkom, die D21, alle versuchen, die Wirtschaft zu aktivieren für dieses Thema. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass diejenigen, die sich beim Bund, im BMI beispielsweise mit Open Data beschäftigt haben, gar nicht mehr auf diesen Stellen sitzen. Also diese Stelle ist unbesetzt momentan. Die Frage ist, wo ist der Hebel? Ist es der Bund, die Länder, die Kommunen oder auf die Wirtschaft auf der anderen Seite? Und da sehe ich momentan leider keinen Fortschritt, sondern eher einen Rückschritt. Das bitte ich dann mal zu bedenken bei solchen Zahlen, die da kursieren, die sich toll anhören. Aber solche Studien haben wir wirklich schon seit Jahren vorliegen. Es muss einfach mal noch Butter bei die Fische kommen. Ja, vielleicht sollten wir uns mal auf die freie Stelle beim Bund bewerben. Ja, apropos freie Stelle, ja, die Autoren dieser Studie erwarten, dass es bis 2020 in Deutschland 18.000 Arbeitsplätze geben wird, die im unmittelbaren Zusammenhang mit Open-Data-Nutzung stehen. Ja. Lass das mal so in den Raum liegen. Dann zitiere ich mal das liebste Zitat oder die liebsten Worte meines Schwiegervaters. Glaube ich nicht. Okay, ich mache dann gleich mal weiter mit einem unserer Lieblingsthemen. Und zwar PayDirect. Wir hatten euch ja versprochen, wir bleiben an dem Thema dran, weil wir finden das selber auch sehr spannend. PayDirect, der beschimpft wird als PayPal-Konkurrent, PayPal-Klon. Ja, es ist was anderes. Es macht eine ähnliche Funktionalität wie PayPal, aber es funktioniert anders. Und PayDirect dürfte jetzt jedem schon mal untergekommen sein. Und zwar wird im Fernsehen, sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch im Privatfernsehen, Fernsehwerbung von der Commerzbank, ganz prominent PayDirect genannt. Ich selber habe nochmal versucht, PayDirect für mein Postbankkonto zu bekommen. Kannst du nicht lassen, oder? Nee, ich kann es nicht lassen. Ich muss es ausprobieren. Auf der Website war ein Button. Hier klicken für PayDirect. Das hätte ich nicht machen sollen. Also ich bin in eine Schleife von Anträgen und Zertifikaten und Apps und Programmen und sonstigen gefangen gewesen. Ende vom Lied ist, ich habe einen Haufen Papier bekommen nach Hause mit verschiedenen Passwörtern, Zugangsdaten und sonstigen. PayDirect habe ich bis jetzt immer noch nicht eingerichtet. Ich dachte, das sollte zum Weihnachtsgeschäft fertig sein. Der war ja fertig, konnte noch keinen nutzen. Also. Genau. Und es wurde auch nicht gesagt, welches Jahr. Ja, das stimmt. Okay, wenn wir gerade bei PayDirect sind, muss ich eins sagen, der eine oder andere von euch, der sich schon etwas länger im Internet rumtummelt, wird vielleicht den Payment-Provider Click & Buy kennen. Ja. Der hat angesichts der großen Konkurrenz von PayDirect die Segel gestrichen. Nein, Click & Buy wird eingestellt. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Verbindung zu PayDirect hat. Also Click & Buy gehört zur Telekom und die Telekom bereinigt gerade ihr Portfolio und da ist Click & Buy mit unter die Räder gekommen. Matthias? Ja, aber Click & Buy hat ja ohnehin schon seit Jahren eigentlich keiner mehr genutzt, oder? Oh, keiner. Naja, gut, dann mache ich mal weiter. Und zwar hat der Bundesverband Deutscher Internetportale, spannend, dass es sowas gibt, kurz BDIP, einen Kaminabend veranstaltet. Das klingt nach Gemütlichkeit. Und zwar ging es da um Kommunalportale. Ja, und auch da hat sich eigentlich nicht dramatisch viel Neues ergeben. Die Damen und Herren fordern natürlich, dass die Portale noch mehr vom Bürger her denken sollen und verstärkt medienbruchfreie Dienstleistungen anbieten sollen. Also auch was wir seit Monaten predigen. Es reicht dabei nicht, ein Portal zu haben. Es muss auch sinnvoll, attraktiv und vor allem einfach zu bedienen sein. Auch das haben wir, glaube ich, schon ein, zwei Mal kurz nebenbei in einem Halbsatz erwähnt. Beim BDIP ist man sich jetzt einig, dass das alles getan werden muss. Aber wie man es tun kann und wie man da reingehen könnte, dazu sagen sie nichts. Die wollen ihr Geschäftsmodell nicht verraten. Die haben das in der Schublade, dieses perfekte Portal, um damit Mitte des Jahres, oder zur Cebit. Zur Cebit werden die alle die perfekten Portale vorstellen. Ich glaube, das perfekte Portal von denen liegt schon seit 10 Jahren in der Schublade. Und sie sagen wieder nicht, welches Jahr. Das stimmt. Dabei wäre es so einfach. Es gibt die großen Internet-Giganten, die sind nicht ohne Grund so groß geworden, weil sie, die sind so groß geworden, weil sie eine ganz, ganz einfache Bedienoberfläche haben und sich auf das Nötigste beschränken. Irgendwas haben die richtig gemacht, ne? Genau, dann mache ich mal weiter mit dem nächsten richtigen Schritt. Und zwar gibt es, ist am 4. Dezember letzten Jahres, das klingt schon lang her, aber das sind gerade mal 6 Wochen, das E-Health-Gesetz verabschiedet worden. Und es soll Anfang 2016 in Kraft treten. Jetzt haben wir Anfang 2016 und ich habe gestern ungefähr eine Stunde recherchiert, um rauszufinden, wann jetzt Anfang 2016 ist. Ich konnte es nicht finden. Ist ein dehnbarer Begriff. Ja, also der Anfang geht bis März. Im Bundesrat war es, glaube ich, schon. Ja, das ist verabschiedet. Das ist durch. Das ist verabschiedet vom Bundestag und ja, es wird in Kraft treten und es verspricht Neuerungen, es verspricht Vereinfachungen, es verspricht eine elektronische Patientenakte, es verspricht Dinge, die ich in Dänemark schon erlebt habe, so von elektronischen Medikamenten, also wie heißen die Dinger nochmal? Rezepten. Ich habe die so selten. Schauen wir mal, was draus wird. Wir hoffen, ich habe das Licht in Dänemark schon gesehen. Vielleicht kommt das Licht auch noch nach Deutschland. Ja, tun wir weiter. Und zwar gibt es jetzt ein neues Portal, das uns sogenannte kleine Anfragen zeigt und eben diese Anfragen aus dem Parlament zugänglicher für alle macht. Jetzt werden sich die meisten Leute fragen, was sind denn kleine Anfragen? Das sind Fragen von Parlamentsabgeordneten an die Regierung. Diese müssen zeitnah beantwortet und öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Und dafür sorgt jetzt unter anderem dieses Portal. Ich habe da mal reingeschaut, das ist ganz spannend, was da für Fragen gestellt werden. Zum Beispiel, ich darf mal zitieren, der Frauenanteil in bayerischen Feuerwehren wurde da erfragt. Oder auch die Tarifunterwanderung in Fernbusunternehmen. Das ist durchaus interessant, da mal zu schauen, was da für Fragen gestellt und wie die beantwortet werden. Und kann man nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ja, zumal kleine Anfragen ja tatsächlich ein Werkzeug der Opposition sind, gerade wenn sie jetzt ganz speziell im Bundestag eher gering vertreten ist. Ein großes Werkzeug, um die Regierung zum Handeln beziehungsweise zur Information zu bewegen. Also ich finde kleine Anfragen ein schönes demokratisches Werkzeug. Und wenn man das jetzt auf einer Website auch noch durchsuchen kann, da gibt es mit Sicherheit auch noch sinnvollere kleine Anfragen als den Frauenanteil in bayerischen Feuerwehren. Ich denke, wenn wir unseren Kollegen gefragt hätten, der hätte uns auf Anhieb erzählen können, wie viele Frauen das sind. Aber auf jeden Fall schafft es mehr Transparenz und da sind mit Sicherheit auch einige Anfragen in der Vergangenheit gestellt worden, die uns betreffen, sowohl für das Thema Gesundheitswesen wie natürlich auch für die Verwaltung. Und von daher kann man sowas nur begrüßen. Und wieder ist es die Zivilgesellschaft, die sowas zur Verfügung stellt. Genau, und wir werden das jetzt auch ein klein wenig als Recherchetool ausschlachten. Machen wir weiter? Mach weiter. Und zwar mit einem Thema, was ja eigentlich nach Berlin gehört. Ja, da steigen wir mal wieder ein. Wir haben Dirk verloren. Er ist weg. Ja, und wir sind wieder allein. Aber er kann jetzt zum Basketball. Und wir sprechen jetzt einfach ohne ihn über Berlin. Das wird ihn ein bisschen traurig stimmen, aber genau. Hilft ja nichts. Weil nämlich die Stadt Berlin will jetzt auch digitale Hauptstadt werden. Ganz unter dem Motto Be Digital, also BEDigital.Berlin. Wow. Ja, ist gut. Also so heißt übrigens auch die Webseite, unter der die ganzen Informationen zu finden sind. Die heißt Be-Digital.Berlin. Und die Regierung möchte da die Universitäten einbeziehen und Verbände und sonstiges. Leider habe ich in dem Ganzen nichts von Bürgern gefunden, aber die haben eine 10-Punkte-Agenda aufgestellt Und diese 10-Punkte-Agenda werde ich jetzt mal vorbringen. Und zwar Berlin schafft, also Punkt 1, Berlin schafft 30 neue IT-Professoren. Okay. Berlin beantragt bei der Einstein-Stiftung ein Zentrum digitale Zukunft. Nummer 3, Berlin holt die besten digitalen Köpfe in die Hauptstadt. Jetzt frage ich mich, was ein digitaler Kopf ist. Ich musste auch gerade schmunzeln, ja. Berlin setzt auf Zukunftstechnologie 5G. Moi. Also nichts mit WLAN. Der Wissenschaftsstandort Berlin stärkt seine E-Health-Kompetenz. Berlin verbessert Perspektiven für Frauen in der IT-Forschung. Berlin bewirbt sich um Exzellenzprojekte. Berlin stärkt digitale Inhalte in der Aus- und Weiterbildung. Berlin stellt Weichen für ein digitales City Lab. Finde ich interessant, wenn man da auch rein kann, ohne eine Universität zu sein. Und Berlin richtet seine Förderangebote auf Digitalisierung aus. Also das klingt alles sehr, sehr interessant. Und ich denke, da kann was draus werden. Schade, dass Dirk nicht da ist. Sonst könnte der da uns dazu mit Sicherheit noch ein bisschen was sagen. Ja, das hätte mich auch interessiert, was Dirk dazu sagt. Der ist ja da am Herd quasi. Am Herd? Nee, so sagt man nicht, ne? Es sei denn, du willst Krisenherd rausmachen, aber naja, Berlin. Er ist vor Ort, mittendrin, im Herzen. Mittendrin statt nur dabei. Genau. Ja. Du hast noch was von Berlin. Genau, und Berlin haben gleich angefangen, digital zu werden. Und zwar gibt es in Berlin eine Online-Beteiligung für Jugendliche. Jetzt habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeschaut. Online-Beteiligung für Jugendliche ist dort natürlich möglich. Es gibt da verschiedene Ansätze von E-Partizipation, die dort ausprobiert werden. Aber, und es soll auch eine App geben, in der man arbeiten kann. Aber so alles in allem sieht mir das aus wie ein Jugendportal mit Informationen und Unterhaltung. Nicht schlecht gemacht, also ganz überhaupt gar keine Kritik. Aber Online-Beteiligung sehe ich jetzt da nicht so im Vordergrund. Ja, mache ich mal weiter, ne? Gab mal wieder eine Veröffentlichung zum Open Data Index und Deutschland ist da weltweit nur auf Platz 26. Eben weil die Stelle im Ministerium nicht besetzt ist. Das kann sein, ja. Muss ich dazu noch was sagen oder lasse ich das so im Raum stehen? Ja, ein bisschen was sage ich dazu. Also erschüttert hat mich, dass wir im vergangenen Jahr noch auf Platz 9 waren. Also müssen wir es ziemlich verkackt haben, dass wir jetzt auf 26 runter sind. Verbessert haben wir uns natürlich in keiner der geprüften Kategorien. Wir haben sogar verloren in den Bereichen Gesetzgebung und Unternehmensregister. Finde ich jetzt ziemlich traurig, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass auf Platz 1 Taiwan steht. Gefolgt von Großbritannien und, ja gut, wenig überraschend, Dänemark. Aber das ist schon wieder irgendwie so ein Schlag in die Magengrube, oder? Ja, man kann leider nur sagen, hast du was anderes erwartet? Nee, aber von 9 auf 26, das ist schon derb. Das stimmt. Also von 24 auf 26, okay, aber 9 auf 9 ist schon scheiße. Aber jetzt hat ja die Deutsche Bahn angefangen, da auch Open Data zu machen, dann steigen wir wieder. Na, dann wird es ja vorangehen. Genau. Dann mache ich mal weiter. Und zwar, wir hatten ja neulich berichtet über das E-Government-Gesetz. Noch nicht über das Bayerische, aber das Bayerische ist jetzt auch verabschiedet. Und ich denke, wir werden uns damit auch noch mal intensiver beschäftigen, weil es uns ja quasi direkt betrifft. Aber die Wirtschaft, die sieht in dem bayerischen E-Government-Gesetz große Lücken. Der Inhalt des bayerischen E-Government-Gesetzes wird ja prinzipiell begrüßt. Aber die größte Kritik ist, es fehlt an elektronischen Identifikationsmöglichkeiten für Unternehmen. So ein Unternehmen hat natürlich keinen Personalausweis, keinen elektronischen, einen Aufenthaltstitel schon gleich überhaupt nicht. Signaturkarten gibt es da draußen in der Wildnis massig, verschiedene, aber keinen einheitlichen Standard. Also da müssen die Unternehmen nochmal ran, da muss noch ein bisschen was gemacht werden und die Bayerische Staatsregierung muss da auch mal noch ein bisschen nacharbeiten, was die Identifikation von Unternehmen angeht. Eine weitere Kritik ist das Thema E-Government, auch wieder ein Grund, wir sind ja auf Platz 26, auch hier schafft das E-Government-Gesetz keine Abhilfe in Bayern. Und Open Data meinst du? Open Data meine ich doch, aber das ist trotzdem das E-Government-Gesetz. Vielleicht sollten wir auch noch ein Open Data-Gesetz machen. Auf jeden Fall geht es hier den Unternehmen nicht weit genug. Also das ist jetzt heute schon der dritte Artikel zum Thema E-Government, Open Data. Ich verquatsche mich heute auch noch, nachdem uns Audio so im Stich lässt. Da muss was passieren, da müssen wir ran und man kann nicht nur von der Bevölkerung erwarten, dass da Ideen in den Raum geworfen werden, da muss auch die Regierung ran. Jetzt sagst du ja, die Unternehmen, die Wirtschaft kritisiert das Ganze, aber haben die auch Ideen, Ansätze, da selbst ein bisschen tätig zu werden, um das Ganze attraktiv zu machen? Da habe ich jetzt in dem Artikel nichts dazu gefunden. Ich denke, wir sollten das ein oder andere Mal noch mit unserem, mit mal wieder IHK vielleicht ein Interview führen und genau das fragen, weil das finde ich einen interessanten Punkt. Auf jeden Fall sehen die bayerischen Unternehmen natürlich auch was Positives im E-Government-Gesetz, weil es ist endlich möglich, sicher und gesetzlich geregelt elektronischen Kontakt zu Behörden aufzunehmen und Dokumente auszutauschen. Das spart den Unternehmen massiv Kosten und vereinfacht so einiges. Man hat vielleicht noch mal als kleine Randnotiz ausgerechnet, dass jedes Unternehmen ungefähr 130 Behördenkontakte pro Jahr hat. Ein Bürger hat so, da schwanken die Zahlen so zwischen 2 und 5 Behördenkontakten pro Jahr. Dürfte nicht so viel sein, ja. Genau, das heißt, eigentlich müsste E-Government wesentlich mehr auf die Unternehmen eingehen als auf den Bürger. Na gut, vielleicht wird es ja nochmal irgendwann was. Dann mache ich weiter mit dem BSI, denn die haben jetzt eine IT-Sicherheitsanalyse veröffentlicht und haben herausgefunden, nichts ist sicher. Ja, das ist ja schon mal beruhigend. Das ist beruhigend und nicht wirklich überraschend für mich. Wir haben ganz einfach festgestellt, dass IT-Infrastrukturen oft große Schwachstellen haben, die teilweise dann von den Herstellerfirmen gar nicht mehr behoben werden. Weil die Software wahrscheinlich so veraltet ist, dass es sich gar nicht mehr lohnt, da irgendwelche Sachen noch zu beheben und dann wahrscheinlich einfach was Neues gebaut wird. Gleichzeitig werden aber die Cyberangriffe auf diese Infrastrukturen immer professioneller. Und ja, das ist der aktuelle Stand. Und das ist erfreulich, nicht überraschend, aber auch nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir mal eine Folge hinkriegen ohne Cyber. Nee, das ist nee. Also nee, nicht so schnell. Weil wir haben noch ein bisschen was mit Cyber heute. Ach Gott. Okay, ich mache da mal weiter. Also wir hatten ja in einer der letzten Ausgaben schon mal über bürgerservice.org berichtet, die in einem Supermarkt den neuen Personalausweis oder den Personalausweis vorgestellt haben und den der Bevölkerung näher gebracht haben. Die lassen nicht locker. Die bringen den Personalausweis jetzt in Schulen. Und zwar waren die in einer 10. Klasse einer Realschule und haben dort erstmalig im Unterricht 19 Schülerinnen und Schülern den Personalausweis vorgestellt. Ich bin ja mal stark interessiert, was die Schülerinnen und Schüler dazu gesagt haben. Ja, vielleicht bekommen wir den Vorsitzenden von bürgerservice.org ja auch mal vors Mikrofon. Vielleicht kann er uns da auch mal mehr erzählen dazu. Wäre durchaus interessant, auch die Erfahrung aus dem Einkaufszentrum mal ein bisschen näher zu beleuchten, ne? Genau. So neben ADAC und Vorwerk einen kleinen Stand zu haben. Ja, dann mache ich mal weiter. Wie jedes Jahr gibt es natürlich auch seit diesem Januar neue Regelungen des Bundes. Da sind wieder viele interessante Neuregelungen dabei. Unter anderem ist die Frauenquote jetzt offiziell, dass börsennotierte Unternehmen bei Neueinstellungen im Aufsichtsrat eben 30% Frauenbeteiligung haben müssen. Sehr, sehr streitbares Thema meiner Meinung nach. Ich möchte da jetzt auch nicht zu viel dazu sagen, weil das ist nicht ganz unser Thema. Denn wir wollen ja schauen, was ist im Bereich E-Government Neues dabei. Und da ist es nicht so dramatisch viel. Zum Beispiel haben wir aber jetzt digitale Infrastrukturen im Gesundheitswesen. Patienten, die mindestens 3 verordnete Medikamente nehmen, haben ab Oktober 2016, also noch ein bisschen hin, nach dem E-Health-Gesetz Anspruch auf einen Medikationsplan. Vorerst natürlich in Papierform. Mittelfristig soll dieser Plan dann aber über die elektronische Gesundheitskarte abrufbar sein. Ja, schön ist auch Vorratsdatenspeicherung. Die Grundrechte sind geschützt. Meine Güte, bin ich beruhigt. Wir sollten mal so eine Sendung mit Video machen. Da seht ihr den einen oder anderen kopfschüttelnd hier vorlesen. Und facepalmend und so weiter. Ja, und auch die Datenschutzaufsicht wird gestärkt. Denn die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit werden seit dem 1. Januar zu einer eigenständigen obersten Bundesbehörde. Ja, also das war es auch schon aus dem Bereich E-Government. Ich habe sonst nichts mehr gefunden. Dennoch ist es immer interessant, sich diese Neuerung mal durchzulesen. Da ist natürlich für alles was dabei, für Kfz, für Gesundheit, für Arbeit, für Soziales. Da sollte man durchaus mal einen Blick reinwerfen. Ja, ich hatte es vorhin schon angesprochen, in der E-Government Computing ist ein Artikel von, ich muss mal ganz schnell nachschauen, weil das ist ein recht interessanter Herr. Das ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, das ist genau Dr. Wilfried Bernhard. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist er der ehemalige CIO des Freistaats Sachsen. Und der hat sich mal die E-Government-Gesetze der einzelnen Bundesländer angeschaut und geguckt, wohin es geht. Er hat festgestellt, dass die Bundesländer alle unterschiedliche Schwerpunkte haben. Zum Beispiel legt Sachsen seinen Schwerpunkt auf die Verwaltungsorganisation. Bayern zum Beispiel legt einen Schwerpunkt auf die Vereinfachung für Unternehmen. Das widerspricht jetzt aber ein bisschen dem, was wir vorhin hatten, oder? Ja, ob der Schwerpunkt auch erreicht wird, also das ist eine andere Geschichte. Das ist eine zweite Baustelle, ja, hast recht. Open Data, hat er festgestellt, ist nirgends verbindlich verpflichtend. Und was er auch anmerkt, ist, es gibt keine einheitlichen Dienste. Da frage ich mich, warum ihn das so wundert, weil im Föderalismus macht der Staat Vorgaben, die Bundesländer setzen die Vorgaben so um, wie sie das wollen. Dass es da keine Einheitlichkeit geben kann, ist vollkommen klar. Nicht dramatisch überraschend, ne? Er überschreibt seinen Artikel mit Quo Vadis. Fazit ist, jeder macht seins. Jetzt versuche ich mich mal im Latein, weil es ja schon in der Überschrift steht. Quesque Fazit. Mal sehen, vielleicht ist der ein oder andere Lateiner unter euch, der mich hier schelten wird. Wir sind gespannt auf eure Reaktion. Ja, ich habe noch mal was von der Dataport, denn die stimmt Verwaltungen auf Internetbedrohung ein. Also das böse Cyber wieder, ne? Angriffe werden nämlich, das hat man vorhin auch schon, laut der Dataport immer professioneller und sind oft nicht für jeden als solcher auch erkennbar. Ja, jetzt geht ja wieder so eine Amazon-Phishing-Mail-Geschichte, Kundendatenabfrage, E-Mail rum, die nicht so schlecht aufgebaut ist. Ja, wenn man sich den Text genau durchliest, dann merkt man es natürlich, aber erstmal, wenn man nur auf das Optische schaut, ist das sehr gut gemacht. Ja, deswegen gehören laut der Dataport die Firewalls angepasst, um diese auch für die Nutzer oft schwer erkennbaren Angriffe zu verhindern. Und es soll dann auch Dateiausführungsverhinderungsprogramme geben, die diese Installation von Schadsoftware verhindern. Ja, die bösen, bösen Cyberkriminellen, ne? Da haben wir noch ein sehr schönes Video gefunden. Das werden wir dann natürlich auch wie immer verlinken. Kann man sich gerne anschauen, ist witzig. Vielleicht sagen wir noch schnell, von wem das ist. Von Jung und Naiv. Ja, Jung und Naiv Ultras oder Altras. Die machen immer so aus verschiedenen Clips, also die nehmen immer verschiedene Clips und schneiden die sehr, sehr schön zusammen. Unter anderem auch die, dass die Regierung sich der dunklen Seite der Macht zuwendet. Vielleicht findest du den Link ja auch noch und kannst Wenn ich ihn finde, hänge ich ihn mit rein, ja. Okay, ich mache dann mal weiter. Und zwar gibt es tatsächlich auch noch eine gute Nachrichten. Und zwar, viele von euch kennen vielleicht die Open E-Card App. Also wer sich mit dem Personalausweis beschäftigt, kennt sowohl die Ausweis-App 2 als auch die Open E-Card App. Und zumindest sollte von der Open E-Card App schon mal gehört haben. Das ist ein Open Source Projekt. Das heißt, das ist eine Open-Source-Alternative zur Ausweis-App, also zur Bundesausweis-App. Ich habe mir die mal angeschaut, ist jetzt nicht, ist jetzt keine Schönheit, weil ihr wisst ja, wir sind oberflächlich und legen Wert auf Oberflächen. Es ist keine Schönheit, aber sie funktioniert. Und das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte ist, die ist jetzt zertifiziert vom BSI. Ganz offiziell erstmals eine Open-Source-App von BSI zertifiziert. Das freut mich, zumal das natürlich wegweisend ist. Die Open-E-Card-App hat auch noch weitere Vorteile. Die ist cross-plattform-fähig, hat natürlich den Nachteil, kommt gleich hinterher, die ist in Java geschrieben. Und der weitaus größere Vorteil ist, die kann halt nicht nur den deutschen Personalausweis auslesen, die kann auch die elektronische Gesundheitskarte, die österreichische Sozialversicherungskarte, den estnischen Identitätskarte, dann noch den Ärzteausweis Light und verschiedene Signaturen, Bankkarten von D-Trust, DATEV, S-Trust und der GAD. Also die ist Open Source und weiterentwickelt als die Ausweis-App 2. Ich werde ja in dieser Woche zur Präsentation Ausweis-App 2 fahren und vielleicht kriege ich den einen oder anderen auch vors Mikrofon und werde diese Fragen stellen. Hört sich jetzt aber nicht so verkehrt an, ne? Nö, ist es nicht. Also ich habe noch keine Präferenzen. Wie gesagt, die Ausweis-App 2 ist natürlich, hat wesentlich mehr Bedienkomfort in meinen Augen, aber die Open E-Card App hat halt, die glänzt halt mit Funktion. Ja, dann werde ich die auch mal installieren, das ist bisher noch nicht geschehen. Werde ich aber mal tun, wenn das jetzt zertifiziert ist, dann fühle ich mich auch sicher und kann das mal machen und dann werde ich mal schauen, welche mir besser gefällt. Genau, dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten Thema und zwar hat der Florian Kepler, der ist Student an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Der hat mal einen Tag im Leben eines smarten Beamten aufgeschrieben. Also es ist ein sehr interessanter Artikel. Er ist lesenswert, den verlinke ich hier mal. Und durchaus überlegenswert, was da dran ist, weil den smarten Beamten gibt es ja noch nicht wirklich. Gut auch der Name des Beamten, Sven Mart. Genau. Ähnlichkeiten sind rein zufälliger Art. Nicht beabsichtigt, weder mit lebenden noch mit verstorbenen Persönlichkeiten. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit Kurioses. Ja, wer fängt an von uns? Du stehst da. Du hast was zu Plakaten zu erzählen. Oh ja, ich habe was zu Plakaten erzählen. Und zwar die Stadt Dresden. Die möchte natürlich, dass ihre Bürger E-Government benutzen und macht damit Plakatwerbung. Also wer ein entsprechendes Abspielgerät oder Abspiel-App sein eigen nennt und den Podcast darauf hört, wird das Foto jetzt in seinem Podcast-Client sehen. Ansonsten werden wir das Foto natürlich auch mit auf unserer Seite verlinken bzw. einbinden. Also ich finde, es ist ein sehr witziger Dienst oder ein sehr witziges Plakat. Leider glänzt die Seite nicht mit vielen Diensten. Nee, aber das Plakat ist tatsächlich sehr amüsant. Also schaut es euch mal an. E-Government kann witzig sein. Manchmal schon, ja. Ja, dann mache ich weiter. Es wurde jetzt eine Liste veröffentlicht, wo alle Lobbyisten draufstehen, die Zugang zum Bundestag haben. Durchaus ganz mal interessant. Das sind nämlich über 1000 Interessenvertreter, die seit 2013 über die Fraktion Zugang zum Bundestag erhalten haben. Überraschenderweise sind da die CDU und CSU, die mehr als doppelt so viele Hausausweise bewilligt haben wie die übrigen Fraktionen zusammen. Die sind ja auch mehr. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, zum Beispiel gelangten auf Unionstickets unter anderem der Rüstungskonzern EADS, der Axel Springer Verlag und die Fracking-Lobby ins Parlament, also die ganz sympathischen Truppen. Durchaus mal lesenswert die vollständige Liste, da sind alle namhaften Unternehmen, die man sich so vorstellen kann, dabei, findet ihr im Artikel. Schaut es euch mal an. Die Vertreter des E-Government-Podcasts findet ihr leider nicht auf der Liste. Noch nicht. Ich mache jetzt mal weiter und zwar auch wieder mit etwas sehr Schönem. Und zwar der brandenburgische Verfassungsschutz hat jetzt ein Handbuch für den Umgang mit Reichsbürgern veröffentlicht. Ich möchte jetzt nicht näher auf Reichsbürger eingehen, weil wir möchten denen keine Plattform hier bieten. Aber wir verlinken ein paar Informationen zu Reichsbürgern und natürlich auch das Handbuch. Bin ich wieder dran? Ja. Ja, und da sind wir nochmal beim Thema Cyber. Also wie gesagt, Thorsten, so schnell wird das nichts. Denn das BSI testet jetzt das Cyberwissen der Bürger. Das ist ein kleines Quiz zu Online- und Internet- und Computerthematiken. 8 Fragen. Wie zum Beispiel, Sie besuchen eine Internetseite. Woran erkennen Sie, dass die Daten sicher übertragen werden? A. Sie waren bereits zuvor auf dieser Seite und kennen deren Inhalt. B. Die URL der aufgerufenen Internetseite beginnt mit HTTPS. Wäre auch meine erste Wahl gewesen. C. Auf der aufgerufenen Seite erscheint der Hinweis, dass diese Seite sicher ist. Oh nee, ich korrigiere. C. Auch eine Option. Oder D, die URL der aufgerufenen Seite beginnt mit HTTP. Ja, so oder so ähnlich geht das weiter mit den Fragen. Eine andere war noch, was tun Sie mit Spam-E-Mails? Eine Antwortmöglichkeit war, dem Absender schreiben, dass er bitte keine Spam-E-Mails mehr schicken soll. Finde ich grandios. Wer schon mal mit dem Internet zu tun hatte, der kann diese Fragen eigentlich auch einigermaßen leicht beantworten. Problematisch finde ich, dass am Ende dann, problematisch ist übertrieben, aber zumindest mit skeptischem Blick, dass am Ende nach der Auswertung des Tests dann dasteht, dass man der totale Experte ist und sich ständig auf dem Laufenden hält für Fragen, die man eigentlich mit ein bisschen Nachdenken, ein bisschen gesunden Menschenverstand beantworten kann. Könnte natürlich dazu verleiten, dass man sich dann selbst ein bisschen überschätzt und genau dann Opfer von beispielsweise Phishing-E-Mails werden könnte. Ja, du darfst nicht vergessen, also das ist nicht alles nur lustig, was auf der Seite ist. Dieses Quiz hat durchaus einen ernsten Hintergrund, weil gib dieses Quiz mal deiner Mutter oder ich meinen Eltern, die werden gnadenlos durchfallen und mein Vater würde sich als Internet-Experte bezeichnen. Gut. Mag sein. Man muss mal vielleicht ein etwas, ja, hast ja recht. Ich bin ja schon ruhig. Ich mache auch zur Strafe gleich weiter. Geschieht dir recht. Ja. Und zwar, vielleicht sollten wir eine neue Kategorie einführen. Und zwar die Kategorie, wer konnte denn sowas ahnen? Und zwar verspricht die CDU dem Verfassungsschutz den vollen Zugriff auf Vorratsdatenspeicher. Genau. Und noch mehr Staatstrojaner. Schön. Also kann ich nur eins sagen, immer schön verschlüsseln. Auch wenn die Metadaten interessanter sind, ist das interessantere Datum sind, aber Verschlüsselung hilft. Ja, das war's zum Kuriosen, ne? Dann habe ich ja schon eingangs erwähnt, dass wir heute wieder viel allerlei haben. Ihr wisst, allerlei. Allerlei. Dankeschön. Ihr wisst, allerlei unsere neue Kategorie, wo wir besonders lesenswerte Artikel, Studien oder Beispiele versuchen, euch näher zu bringen. Deswegen möchte ich da auch gar nicht großartig spoilern. Es ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Auch den Beamten, den smarten Beamten haben wir da drin. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, wo wir es dann verlinken. Zu Open Data haben wir was. Smart Data, Smart Privacy. Im Kreis Leer kann man jetzt sein Mittagessen per PayPal bezahlen. Durchaus interessant. Studien zum digitalen Rathaus. Wie gesagt, schaut es euch einfach an. Das sind wirklich Artikel, die wir euch mit äußerster Nachdrücklichkeit ans Herz legen, mal durchzulesen. Jo, und dann mache ich gleich weiter mit Hausmeisterthemen. Genau, unseren Hausmeisterthemen. Und da haben wir nur eins. Eine seltene Kategorie, aber ich freue mich, dass sie wieder dabei ist. Genau, und zwar, vielleicht habt ihr unsere Einträge ja im Blog auch schon gesehen. Ihr habt vielleicht auch die seltsame letzte Folge gehört. Vielleicht habt ihr auch festgestellt, dass die Stimmen nicht wir waren. Das wäre schön. Auf jeden Fall kann ich dazu nur eins sagen. Wir sind von anderen Podcastern bewichtelt worden. Wir haben auch andere Podcaster bewichtelt. Ich möchte jetzt hier on air nicht sagen, wen und wer uns bewichtelt hat. Aber das könnt ihr nachlesen auf unserer Seite. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Wenn ihr euch für das ganze Projekt Podwichteln interessiert, findet ihr da auch alle Links zu allen 50 Teilnehmern und Wichtel-Podcasts. Ja, dann sind wir mit unseren Themen durch, oder? Ja, heute eine schwere Geburt mit den vielen Audio-Problemen, dem 19 Uhr WLAN-Cut. Ja, es war ein bisschen Krampf heute, ja. Aber hilft ja nichts, da muss man durch, ne? Und wer bis hierhin durchgehalten hat, herzlichen Glückwunsch. Und wir freuen uns darauf, euch wieder das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Wenn ihr Lust habt und euch unser Podcast gefällt, dann ladet uns doch einfach mal auf ein Bierchen ein. Entweder wenn ihr uns direkt seht oder klickt oben rechts im Blog auf den Link. Wir würden uns freuen, genauso wie wir uns natürlich immer über Kommentare, Kritik und Verbreitung in sozialen Medien freuen. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Abend, gute Nacht. Adios und ciao. Und tschüss.